Also, das Problem ist, dass man meinen Text über die Langeweile von Hermann Asien einfach total schlecht vorlesen kann. Ich habe das Camillo schon vorher geschrieben. Da sind viele Passagen drin, die nur gelesen funktionieren. Und wenn man sie vorliest, verlieren die total an Zauber und intendiertem Witz. Von daher lese ich einfach nur ein paar Passagen, die auch so funktionieren, ohne den Kontext des ganzen Textes. Und statt der Einleitung erzähle ich eine kleine Geschichte darüber, wie ich jetzt eben hierher gekommen bin. Ich bin jetzt hier in meinem kleinen Musik- und Schreibstudio und ich habe mir extra von zu Hause aus einen kleinen Schokoriegel mitgenommen. Ich hatte 5 davon, jetzt ist nur noch einer übrig und ich habe mir gedacht, den nehme ich mit und esse den, wenn ich den Text fertig eingesprochen habe. Und jetzt ist der mir, ich habe schon von Anfang an gedacht, dass es eine blöde Idee ist. Ich habe mir den in die Jackentasche gesteckt und bin auf dem Fahrrad hierher gefahren und dann ist er mir auf der Straße aus der Jackentasche rausgefallen. Und ich habe das noch mitbekommen, wie er runtergefallen ist, bin dann an den Seitenrand gefahren, abgestiegen und lange Geschichte, langweiliger Sinn, ist er überfahren worden von einem Auto. Und ich werde jetzt als Premiere das erste Mal in meinem Leben einen vom Auto überfahrenen Schokoriegel essen, während jetzt eigentlich der Text beginnen sollte. Aber den kann man ja nicht so gut vorlesen. Der ist schon relativ gut zerstört, aber man kann ihn noch so ein bisschen sogar fassen. Vielleicht hört man die Marke auch raus. Vielleicht kann er Werbung machen. Ist auf jeden Fall auch nur an einer Seite aufgeplatzt. Ist noch gut. War auch noch relativ frisch gekauft. So, ich esse ihn mal nicht ganz auf. Dann habe ich noch was für später. Gut, ich lese mal den einen Teil, der ganz gut funktioniert, so für sich. Genau, so geht er, ne? Eine gleichnishafte Short Story. Hier, so geht's. Da geht's, jetzt geht's los. Boah, ist mir langweilig, dachte die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören würde. Lange war der Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören. Jetzt muss ich nochmal ansetzen. Ich habe noch so viel Haselnuss im Mund. Okay. Puh. Darf ja ruhig ein bisschen langweilig sein. Boah, ist mir langweilig, dachte die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören würde. Lange war der Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören würde, nicht mehr so langweilig gewesen wie in diesem Moment, als sie, die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und habe ich hier voll meinen Faden verloren. Langeweile, Welt retten. Auf jeden Fall, ich glaube, man erkennt so ein bisschen den Witz. Es wiederholt sich immer wieder. Und denn die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und dann vielleicht aus Langeweile doch wieder zerstören würde, denkt dann, oh, gab es nicht mal so ein Buch, was auch so hieß über die Langeweile? Dann ist irgendwie hier noch so eine halbherzige Passage über Peter Handke, den ich nicht leiden kann, drin und sie auch nicht. Und dann drückt sie auf den Weltzerstörungsknopf der Weltzerstörungsmaschine, vor der sie schon die ganze Zeit gesessen hatte. Flugs darauf änderte sie ihre Meinung aus einer Laune, Langeweile, heraus und rettete die beinahe zerstörte Welt, indem sie den Weltrettungsknopf erneut betätigte. Ah nee, das erste Mal den Weltrettungsknopf betätigte. Kurz danach drückt sie aber doch nochmal auf den Weltzerstörungsknopf, absichtlich. So, und um zu einem befriedigenden Ende des Textes zu gelangen, habe ich so eine kleine Zeichnung hier eigentlich noch angefügt. Die kann man natürlich übers Radio jetzt auch schlecht sehen. Deswegen beschreibe ich die kurz. Also wird dieser Text vorgelesen, steht im Text jetzt drin. Wird dieser Text vorgelesen und eine öffentliche Bildprojektion ist nicht möglich, darf folgende Bildbeschreibung verwandt werden. Verwendet müsste es eigentlich heißen. Ein Strichmännchen mit ausgestrecktem erhobenen Armen und grimmigem Mondgesicht steht neben einem von oben herabhängenden laufenden Duschkopf. In einer großen Sprechblase über dem Strichmännchen stehen folgende zwei Sätze. Unter diese Dusche gehe ich nicht, diese Dusche nehme ich nicht. Vielen Dank. Mein Name ist Hermann Asien. Das war über die Langeweile. Radio Edit. Ich esse den Schokoriegel jetzt doch nochmal auf. Einfach nur, weil es so schön war. Jetzt muss ich ein bisschen näher ans Knisterpapier ran, sonst saue ich mir hier alles ein. Das ist ganz doof gemacht, echt. Scheiße. Okay. Lecker. Müsste man da Piep einfügen jetzt.